In der bewegenden Reportage »Deutschland dritter Klasse« wird die Lebenssituation von Unterschichtangehörigen und von Menschen, die gegen den Abstieg kämpfen, aus der individuellen Sicht der Betroffenen gezeigt. Die Verfasser beziehen, darin liegt die Stärke des Berichts, keine Stellung zu den Ursachen und bieten auch keine Lösungen an. In der Studie »Arab Boy – Eine Jugend in Deutschland oder das kurze Leben des Rashid A.« wird genau und schonungslos die Parallelwelt der Verlierer beschrieben, in der sich große Teile der türkischen und arabischen Migranten eingerichtet haben. Und es werden implizit Lösungsansätze angeboten. Dazu mehr im Kapitel 7. Inge Klöpfer beschreibt in ihrem Buch »Aufstand der Unterschicht« durchaus anschaulich das wachsende Armutsproblem in Deutschland und entwickelt in groben Zügen folgende These. Der Anteil der wenig gebildeten Menschen in relativer Armut steigt. Dieser Anstieg setzt sich fort, weil der Nachwuchs Defizite erbt und das vorgelebte Verhalten übernimmt. Die wachsenden demografischen Probleme und die sinkende Leistungsfähigkeit der Erwerbspersonen werden unsere finanziellen Sicherungsnetze mit der Zeit überfordern. Dies führt auf Dauer zu Spannungen und sozialen Unruhen und bedroht die bundesdeutschen Lebensverhältnisse. Soweit der fraglos richtige Teil ihrer Analyse. Auch wenn sie es so nicht formuliert, impliziert Inge Klöpfer, dass die relative Armut die Ursache für die Bildungs- und Verhaltensdefizite ist. Sie lässt durchblicken, dass mit dem durch Hartz IV und Grundsicherung definierten staatlichen Mindesteinkommen eine würdige Lebensführung, vor allem eine vernünftige Ernährung und ausreichende Gesundheitsvorsorge nicht möglich seien. Diese These kann man aufstellen, doch man sollte sie dann auch auf ihren empirischen Gehalt prüfen und genau darstellen, welche Kausalitäten zwischen Einkommensniveau und fehlerhaften Verhaltensweisen bestehen. Auch das Thema Kinderarmut analysiert sie nicht sorgfältig, sondern erklärt Kinderrecht pauschal zum Armutsrisiko, ohne zu untersuchen, warum Menschen mit niedrigem Bildungsniveau und ohne stabile Einbindung in den Arbeitsmarkt tendenziell mehr Kinder haben. Ausgehend von der Armutsdefinition des indischen Ökonomen und Nobelpreisträgers Amartya Sen, dass Armut der Mangel an elementaren Verwirklichungschancen oder Entfaltungsmöglichkeiten sei, behauptet sie, die Entfaltungsmöglichkeiten wiederum hängen hier, in Deutschland, stark von den materiellen Verhältnissen ab. Das ist in seiner Unschärfe nicht falsch, aber es insinuiert, dass eine Verbesserung der materiellen Verhältnisse durch Erhöhung der Transfereinkommen die außermateriellen Entfaltungsmöglichkeiten der Unterschicht verbessern könnte. Das kann nicht in jedem Falle ausgeschlossen werden, aber dass ein höheres leistungsloses Mindesteinkommen Initiative, Fleiß und Anstrengungsbereitschaft nicht fördert, davon kann man wohl ausgehen. Klöpfer bindet ihre Betrachtungen in die Rahmengeschichte von Jascha aus Berlin ein, der als drittes Kind einer alleinerziehenden Mutter in der Schule versagt und auch sonst sein Leben nicht meistert. Dabei bleibt unklar, wer für was Schuld trägt, und die Frage, wie man Jascha und seine Mutter stärker in die Verantwortung hätte nehmen können, bleibt unbeantwortet. Auffällig ist die Diskrepanz zur Analyse von Franz Walter, der davon ausgeht, dass für große Teile des Prekariats der leistungsbereite, arbeitsmarktorientierte Mensch gar nicht mehr die Leitfigur ist. Zitat: Ins Auge fällt auch, dass sich die unteren Schichten des Jahres 2008, anders als die qualifizierte Industriearbeiterschaft der Jahre 1890, 1920 oder 1960, ganz überwiegend keine langfristigen Ziele mehr setzen, dass sie auch nicht mehr an eine bessere individuelle Zukunft durch Weiterqualifikation glauben. Emanzipation durch Bildung, Organisation und zähe kontinuierliche Reformarbeit, tragende Leitvorstellungen der klassischen Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie, gehören nicht mehr zu den Identitäten und Hoffnungen der Unterprivilegierten. Zitat Ende. Die Frage, wie man die Resilienz von unterprivilegiert Aufwachsenden stärken kann, wird von Klöpfer ebenfalls kaum erörtert. Der schwarze Amerikaner Roland Fryer, der mit 27 Jahren Professor in Harvard wurde und heute, mit 32 Jahren, ein bekannter Bildungsforscher ist, kam aus viel erbärmlicheren Verhältnissen als Jascha und konzentriert seine Forschungen auf die Frage, wie man die Bildungs- und Leistungsbereitschaft der Unterschicht fördern kann. Im Unterschied zu Klöpfer und manch anderem spricht Fryer die subjektiven Defizite klar an, weil er weiß, dass man diese bekämpfen muss, wenn man nachhaltig helfen will. Klöpfers Buch ist typisch für eine gefühlsbetonte und mehr von Mitleid als von der klaren Analyse getriebene deutsche Diskussion, die an der Oberfläche bleibt und die Verhältnisse zwar gern skandalisiert, sich jedoch mit Kausalitäten und kausalen Lösungsmöglichkeiten kaum wirklich auseinandersetzt.